Lichter? Ich hob mich auf den Pedalen. Nirgends. Also wie immer seit den 5 Jahren. Heute, 1. Mai 2030. Tag der Arbeit. Aber der lakonische Mond längs der zerbröckelnden Straße. Von den Rändern her haben Gras und Quecken die Asphaltdecke aufgebrochen, sodass in der Mitte noch 2 Meter Fahrbahn bleiben. Das genügt ja für mich. Weiter. Es starrt die spitze Silberlarve aus dem Wacholder. Also weiter. Des Menschen Leben, das heißt 40 Jahre Haken schlagen. Und wenn es hochkommt, oft kommt es einem hoch, sind es 45. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann waren es nur 29 Hurricanes, 4 Seuchenzüge, 3 Börsencrashs und der allerletzte Krieg auf unserer Erdenkugel. Ups, morgen mal alles schön durchölen. Schwarze Spiegel continued. Hörspiel von Anna Pein nach dem Kurzroman von Arno Schmidt. Ich richte den Karabinermund vorsichtshalber gegen das schmierige Wrack des Volvo SUV, die Fenster dick verstaubt. Erst als ich mit dem Kolben draufschlage, geht die Wagentür ein wenig auf. Ach, komm! Ach. Hallo, schöne Frau. Wünsche Glückseligkeiten. Eine Skelettdame am Steuerrad. Also, wie immer seit den 5 Jahren. Aber es wurde auch gleich dunkel. Und ich traute dem Kreatorium immer noch nicht. Ob Fahnenhinterhalt, ob Vogelspötterei, ich war bereit mit 10 Schuss im Vollautomatischen. Also, weiter trampeln. Senkrecht überm Straßenkreuz, auf der kleinen hübschen Abendfläche erhoben sich auf einmal zärtliche Staubschleier, in denen Herr Windstoß Pirouetten schlug. Drüben eine Schilderei. Holzindustrie Kordingen stand über höllisch hellgelb und schwarz geringelten Pfählen. Rechts oder links? Also, capita aut navim, Kopf oder Zahl. Der Penny fiel und die Zahl wies mich nach rechts. Bon. Und mein 2-rädriger Anhänger klapperte und huppte. Ein Bahnübergang. Die Schranken sei Dank hoch und immer mehr Gefälle. Si quis tota die curens pervenit ad vesperam, satis est. Wenn einer, der den ganzen Tag gestrampelt, am Abend ankommt, so ist's genug. Mehrere Namen an der Haustür. WG? Quatsch. Sinnloserweise klingelte ich manchmal noch. Also die Brechstange hinten raus und die Pistole. Flash and report. Hallo, jemand zu Hause? Wie immer. Die leeren Schalen der Häuser. Die Viren haben ganze Arbeit geleistet. Meine Finger pressen mechanisch unaufhörlich die Solarlampe. In einer Kammer ein Toter. Sein Gestank hat 12 Männerstärke. Oh, wenigstens im Tode ein kühner Siegfried. Nebenbei selten, dass es noch riecht. Ist ja alles schon zu lange her. Im 2. Stock liegen fast 1 Dutzend Gerippe. Männer und Frauen. An den Beckenknochen kann man's unterscheiden. Also 6 Männer oder Jungen, 5 Frauen und Mädchen. Ich sah zu, dass ich an die frische Luft kam und ging zu meinem Rad. Früher war es wohl mal adrett gewesen hier. Jetzt schlotterte der Garten ums Holo aus. Graue Mauer von der graue Kräuternicken, auch Lupinen und Wegerich. Aus grauen Mauern machte man Häuser, aus Häusern Städte, aus Städten Kontinente. Wer fand sich da noch durch? Bloß gut, dass alles zu Ende ist. Ende. Vor der Haustür ein Generator. Ende. Sehr schön. Die Lady mit dem Volvo hat sicher noch Benzin im Tank. Ich koppelte den Anhänger los und zerrte ihn mir nach über die Schwelle gleich rechts in den Flur. Wozu Umstände? Ein Fuchs. Hey, Fuchs! Der rothaarige Hausvogt gleitet cool um alle Möbel. Hinaus in die einäugige Nacht. Auf dem Sideboard totes Smartphone an toter Steckdose. Und Fotos an den Wänden vom Strandurlaub auf Sylt. Vater und Kind bauen eine Sandburg. Flut spült Sandburg weg. Mutti lacht, Kind weint. Tja. Und nu guck nur noch Kampens Leuchtturm schief aus Grönland sein Gletscherwasser, ne? Beten schäf hat Gott leif. Dafür ist Grönland endlich mal grün. Manche haben tatsächlich Ausweise auf den beinernen Brüsten. Wieso das denn? Für wen denn? Biometrische Leichenerkennung? Einem schwarzen Mädchen namens Yamile Adomako sehe ich lange ins Passfoto. Lachende Augen, dunkles Kraushaar, bunte Ohrringe. Und jetzt liegen ein paar gebogene Knochen neben mir. Auch die Haare noch, ja, schwarze Löckchen. Und die Ohrringe. Am Ende werde ich allein mit dem Leviathan sein. Oder gar er selbst. Der Leviathan bin ich. Es bellt leise ums Haus. Die Füchslein mögen wohl draußen schleichen. Und ich taste doch nach dem Handbeil. Kurz vor Mainz, in Gau-Bickelheim, war ich einmal 6 Wölfen begegnet. Seit 5 Jahren habe ich keinen Menschen gesehen und bin nicht böse darüber. Ab ins Fuchsheim, Decken aufgerollt und in die ewigen Jagdgründe der Fantasie. Nicht mehr denken. Auch der Fuchs mochte schlafen wollen, denn es wisperte hinter den Wänden. Aber ich konnte und konnte nicht einschlafen. Verdammte Scheiße. Zuerst wollte ich nicht, aber dann trank ich doch. Etwas sehr. Energie ist Glückssache. Und zeigt mich sogleich als Windbeutel hohen Ranges, fähig und unverdrossen zu jeder Absurdität. Ruhig behing ich mich mit 2 Waffen und mischte mich in die Nacht. Haderte mit Zweigen, ahmte Menschenstimmen nach. Huga! Huga! Huga! Huga! Ich werde Mosen gut. Den Wind mochte ich aus einem Gebüsch aufgestört haben. Denn er sprudelt unwillig Blättriges, jagt ein paar Mal im Umkreise und verschallt erst dann, rauschend Forst ein. Nur der Mann im Mond schaut zu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Selbst die kleinsten Kiefern stechen schon katzenwild um sich. Rasieren, morgen früh. Einmal stinkt es derart, dass ich sofort das Gewehr herunternehme. Das kann keine anständige Pflanze mehr sein. So riecht es nur in der Zoologie. Aber ich gehe doch nicht näher drauf zu, sondern eule weiter im Hochwald. Schon werden die Stämme seltener. Sträucher gittern am Rand. Ich schaue aufs leere Moor. Wilde Weite, süß und eintönig in der schwarzen Strahlung. Das ist das Schönste im Leben. Nacht tief und Mond. So hockte ich lange und müßig mit rechts geneigtem Kopf. Manchmal fiel ein Sternfunken stundenweit hinter Sterlichte, manchmal beschlich mich eine schlaksige Windin und zerwarf mir die Haare, wie eine halbwüchsige, pfleglige Geliebte. Sogar als ich einmal in die Büsche musste, kam sie noch nach. War dann hohe Zeit, nach Hause zu latschen, ins sogenannte. Denn eine Morgensonne so voll schlank und schwiegermütterlich rüstig im nett gruppierten Gewölk erschien, dass ich wütend einen Stein über den Bahndamm danach schmiss. Durch die Tür. Die Tür. Dann in die Decken. Wobei Fuchsens sich über den neuen unruhigen Mieter beschwert. Der Himmel rauschte unablässig über mich. Meine Haare bebten, als ich mich am Fenster rasierte. Sogar frische Wäsche hatte ich in einem Schrank gefunden. Das Rad war durchgesehen und mit ein paar flotten Scherenschnitten hatte ich mir auch das Hinterhaar gelichtet. Sind wir nicht Knaben hübsch und fein? Also war ich reif für einen Dorfbummel. So. Mit Feuerrohr und Doppelglas. Noch die Axt mitnehmen. Supermärktchen. Da ging ich hinein. Vielleicht war doch noch etwas essbar. Aber es ruhte auch nur noch Staub auf den Hamsterkauf geschändeten Regalen und Kühltruhen. Kaffee war längst verduftet in sämtlichen Lieferketten, die Konservendosen aufgetrieben und zerplatzt wie die Klimazielseifenblasen der Industriestaaten. Ja, das Anthropozän ist vorbei. Ah, Chili con Carne. Zwei stecke ich ein. Beim Pfandautomat ein Matterhorn leerer Flaschen, sonst nur Essig. Essig? Essig? Was haben die bloß mit dem ewigen Essig gemacht? Eine Flasche Rum. 40%. Rennensack. Captain Jack Sparrow. Why is the rum not gone? Mehl und Brot ist die Schwierigkeit. Aber gab es zuletzt sowieso nur noch als Import wegen der Ernteausfälle. Ein Sportplatz. Das vertrocknete Gras ging mir bis zum Gürtel und auch die 400-Meter-Bahn war fast ganz zugewachsen. Vorne am Eingang gibt es noch ein Papier im Kasten von Schriftführer Achim Struve. Spielgemeinschaft@benefeld-kordingen.de. Die Aufstellung für den nächsten Sonntag, den sie nicht mehr erlebt hatten. Al-Yassim, linker Verteidiger. Letzko und Lenhardt, Außenstürmer. Yilmaz in der Mitte. Hartmann im Tor. Alle weg. Ach du lieber Leviathan. Weiß und rot mochte ihr Trikot gewesen sein, oder? Gelb und schwarz. Diese leeren Orte sind noch schöner. So blieb ich vor dem Schild stehen und nickte hocherfreut. Mensch, 8 Miles von hier. Ein Verpflegungslager für Geflüchtetelinge. Und ich guckte auf der Landkarte nach. Versuche dabei, Google Maps nicht zu vermissen. Gelingt nur mäßig. Wenn da im Lager noch einiges vorhanden wäre, hieße das längeren Aufenthalt in dieser Gegend für mich. Am besten schnell was essen und dann gleich los. Aber dann sah ich das Postamt und ging da noch erst einmal kurz revidieren. Ich schritt kalt hinein. Ah, ein Telefon. Ich raffte den Hörer zum Ohr. Ja. Tote Leitung. Ein kleiner Vorraum mit deprimierten Bankautomaten, die möchten, aber nicht können. Ein Briefkasten. Da wurden noch Briefe geschrieben? Oder schon wieder? Liebe Sarah Menzel, vielen Dank für Ihre lieben, trostreichen Worte. Und Ihr Mann ist immer noch beim Sicherheitsdienst? Da haben Sie sicher Angst um ihn, aber so ist er wenigstens systemrelevant und bekommt den Zuschuss. Nun, einmal muss es ja wieder besser werden. Das muss doppelt unterstrichen. Hier zwängte ich den Kopf ins Genick und feixte durch alle Öffnungen. Auch bei uns passiert Furchtbares. Ein junger Blogger und seine Freundin wurden vermisst. Und jetzt hat man ihre Köpfe gefunden. Das war eine dieser Freikampfbanden, die die Gegend terrorisieren. Der ganze Ort ist schon wie eine Festung. Ich runzelte streng und bitter Brauen und Mund und sann ins gesplitterte Holz, stöhnte durch die Nüstern. Meine Johanna, die kranke, bleiche Abendluft kam, kalt und süß, wie eine schlanke, grauhaarige Geliebte, zart und schwerfällig, fiel mir ein, und Nebel. Ach, unser Leben. Ich nickte, lachte höhnisch. Weiter. Morgen lasse ich das hier im Stich und fahre zu dir. Fahr nur zu deiner Johanna. Hoffentlich hast du sie noch erreicht, ehe Virus und Bombe zwischen eure Umarmungen schwebten. Die Straße ist wunderbar und ich flitze wie von der Bogensehne. Schön, die weiten, wirren Wälder und leeren Wiesen, bis auf die mit der Herde toter Windräder, die wie Riesenblumen in den Himmel ragen. Ein einsamer Bahnhof ohne Ort. Duishorn. Und ich nicke anerkennend. Ohne Ort. Das ist immer ausgezeichnet. Und gleich dahinter? Wellblechhallen. Das Versorgungslager. Biskuitkanister. Ich schneide gleich einen auf. Alles noch gut. Und das schmeckt. Wie viel mögen das sein? 5000 oder 10? Flüchtlingshilfe. Hohe Regale mit EPA-Paketen und Milchpulver. Aus Lattenkisten blinken Büchsenköpfe. Süße, feste Marmelade grab ich mit dem Taschenmesser aus vergoldeten Zylindern. Klamotten? Jetzt nicht. Höchstens eine Decke. Aber hübsch, das linde Gelbgrün. Ein Büro mit zwei staubigen PCs, die sich nach dem elektromagnetischen Super-GAU zu Schreibmaschinen rückentwickelt haben. Und ein kleiner Anbau. Gaskartuschen, Batterien und Solarakkus. Sehr fein. Und Munition? Wieso Munition? Um Hungeraufstände niederzuschießen? Aber die Patronen sind meist grün und feucht. 80 Schuss scheinen okay, die nehme ich mit. In einem Bierfass der Hahn. Und funktioniert sogar. Soll ich trinken? Das lässt du mal lieber. Die Gifte sind in alles eingedrungen. Eigentlich darf man nur geschlossenen Flaschen trauen. Also weg. Die Granitklötzchen summten unter mir links herum, rechts herum. Nach 7 Minuten war ich keuchend wieder auf dem Asphaltband zwischen Ebbingen und Kordingen. Beamtenhaft wiesen Schilder in alle Richtungen der Rennbahn. Oh, ihr Vernünftigen. Weit und grünlich die Spätnachmittagswiege, durchbäumt, Waldstücke überall. Und der Wind war frisch und wies mich flötend zur Heimatwiesen ein. Und ich glitt, wiegend und über harten Stampfschenkeln die wellige Teerbinde entlang. Es lebe die Einsamkeit. Tiefe Traurigkeit. Ich streiche mit der Hand über das mühsam Gemauerte. Mein Mund biegt sich nach unten. Die Füße haften im Dielenlosen. Das ist nun das Ergebnis. Jahrtausende lang hatten sie sich gemüht, aber ohne Vernunft. Ach, es war doch gut, dass alle weg waren. Ich spuckte leberkäsig aus, so viel ich konnte, dass unten der Sauerampfer zitterte. Nein, es ist richtig so. nochmal Gelände sondieren. Zeit gibt's im Überfluss. Ein Fußsteig führte bis zum Bahndamm, und da sah ich schon, dass eins der Gleise hinter das Fabrikgelände lief, also ihm nach. Auf einem Nebengleis eine kleine Draisine, und ich versuchte zum Spaß meine Kräfte daran. Holz. Viel Holz. In mächtigen Bretterstapeln unter Schuppen, in Sperrholzplatten aneinandergelehnten, auch Balken, aber weniger. Im Hof sogar noch Riesenstämme, Elefantengrau, Buchen zumeist von 80 bis 100 Zentimeter Durchmesser, teils noch mit Rinde, schwarz vom Sonnenbrand. Ich riss ein Stück ab und betrachtete stirnrunzelnd die Akne darunter. Taphroricus bicolor. Die fleißigen Völker der Käfer sind überhaupt die größten Profiteure des Klimawandels. War alles superb trocken, das Zeug. Würde im Winter brennen wie Gift. Was ist denn da? Nettie Lederstrumpf hatte recht. Wälder sind das Schönste. Und ich bin erst Anfang 40. Wenn alles gut geht, kann ich noch lange über die menschenleere Erde schweifen. Ich brauche niemanden. Niemand. Unten eine Mühle neben zwei schönen Teichen. Der Brückensteg durchgefault, aber ich balancierte über die Balkenköpfe. Zur Linken die lange Schuppen- und Garagenreihe. Was sollte ich in den Menschenhöhlen? Wieder die ewigen Skelette betrachten. Dämmerung im Fuchsheim. Für eine fantastische Erzählung fielen mir ein kleine geflügelte Giftschlangen, die im Dunkeln umherschwirren. Schreckliche Folgen. Und erfand gleich den ältlichen Titel Achamot oder Gespräche der Verdammten. Gründliche und wahrhaftige Beschreibung der Reise Sosi Giovanni Battista Piranesi, napolitanischer Schiffer, in Autumno des Jahres 1731 nach Vailagiri, der Höllenstadt, getan. Der Mondkeil wird in eine Wolke getrieben, das sie langsam spaltet. Dünnes, margarinenes Licht. So stiert der Mond durch Seitenfenster in mein taubes Gesicht. Ich erwache. Unermüdlich kommen die geflügelten Giftschlangen. Einmal werde ich keuchend irgendwo liegen. Hoffentlich geht's schnell. Kurz draußen, Mond, als stiller Steinbuckel im rauen Wolkenmoor. Schwarze Spiegel lagen viel umher. Zweige forkelten mein Gesicht und troffen hastig. Endlich Regen, heißt's wohl in barrierefreier Sprache. Dumpfschlaf. Grundstück suchen, Haus bauen, Baumpflanzen. Ich steckte noch das kleine Handbeil in den Gürtel und schob los. In die letzte, noch unerforschte Richtung, also Nordost. Dem Kompass nach gehen die Schienen fast genau nordwärts und auf den Schwellen läuft sich's leidlich. Nur der Abstand ist kleiner als ein Männerschritt und, wenn man eine überschlägt, wieder zu groß. Am besten eine Eingabe machen deswegen. Ein Bauernweg quer drüber. Hinten die Sonne schwebt durch weiße Wolkengewinde wie ein Heißluftballon, eine brennende Montgolfiere. Und ich salutiere. Pilatre de Rosier, abgestürzt am 16.06.1785. Der erste der langen Reihe. Icarus unpräjudizierlich. Ich hatte die Richtung verloren und fand mich plötzlich am Waldrand wieder. Nur 100 Meter vom Schienenstrang auf einem kleinen freien Ställchen. Wacholder bildeten zwei feine Halbkreise. Das mussten sehr alte Pflanzen sein, der Größe nach zu urteilen. Werden 800 bis 1000 Jahre alt. Ich ja nicht. Schade. Auch war der Boden so fest und sauber, dass ich mich behaglich seufzend hingoss. Die schrille Sonne fuhr hinter sausende Wolken. Das graue, fette Vlies dehnte sich. Ah. Zwei Vögel schossen drüben aus dem gesägten Baumband, kurften kreischend hoch, zogen dahin, dahin vor der Westwolkenbrandung, schrien noch einmal indianerhaft und versanken hinter der stillen Bodenwelle wie geworfene Steine. Der Abend, schrecklich und schön. Feuerrote und weiße Nebel traten aus den Gründen und Hainen, wie Schmuggler und Schleuser mit silbernem, brennendem Gerät, kamen zusammen und hielten Rat in Senke und grauem Gras. Die Karte. Ich hatte das Blatt auf dem Knie und schätzte. Gleich weit nach Hamburg, Hannover und Bremen. Das Verpflegungslager gleich bei der Hand. Und eine Solarstromanlage. Mal sehen, wie das funzt und pritzelt. Auch die Arbeit beim Bau würde mir gut tun. Dick werden? Die Sünde gegen den heiligen Körper. Nun erhebe ich mich unter einem mittleren Mond. Herr von Bär, oder wie der Besitzer sonst heißt. Ich danke Ihnen für die Überlassung dieser Waldstücke. Ich werde hier nämlich ein Haus bauen und nehme somit das Ganze... Ich weise ungeduldig mit der Hand um den Horizont. ...in Besitz, um mich erb- und eigentümlich anzusiedeln. Alle Notare tot. Das Kataster erloschen. Ist jetzt meins. Ich stecke das kleine Handbeil in den Gürtel und trete fest auf den meinen Weg. Tschernobyl im Mai. Lauer Abend in der ehemaligen Sperrzone. Ein Wolfsrudel, nahe dem havarierten Reaktor. Mama, Papa und Opa. Oder ist das eine Oma? Drei Pubertierende, vier Welpen. Happy Family. Lange davor sitzen, vor den Brettern drüben im Lager. Ist das schwierig. Als erstes muss ich die Transportmöglichkeiten klären. Da ist oben am Bahnhof die kleine Dresine von gestern. Sehr gut. Was für Balken kann ich eigentlich bewegen? Da waren 4 Zöller, 6 Zöller, 8 Zöller. Spezifisches Gewicht ungefähr 0,7, Querschnitt 225 durch 10 ergibt gleich Kilo, also wiegt der Meter davon 30 Pfund. Probefahrt. Heiliges Etwas! Ich stierte benommen auf die groben Kiesel und meine staubbraunen Schuhe, die sich von Schwelle zu Schwelle stemmten. Exkrement! Einmal wäre ich fast abgerutscht. Upsa! Ah, die Weiche! Boah! Tischlerin müsste man sein. Der ist kein Mann, der nicht wenigstens 10-mal in seinem Leben bereut hat, nicht Tischlerin geworden zu sein. Ich probierte die Bohrwinden am Treppengeländer. Ob ich die dreifache Durchdringung unten fertig kriege? Ich wollte es nämlich so machen. Also, etwa 6x6 am Pfahl den Zapfen stehen lassen. Also dürfen nicht bloß 2,20 hoch sein. Unten noch 15 mehr, also macht das 2,35 und dasselbe oben, also 2,50 Meter. Ja. So. Und unermüdlich floss das gezahnte Stahlband im bunten Holz. Auf meinem Fenster stehen 24 Blumentöpfe mit Bäumchensamen. Und es fließt das gezahnte Stahlband im bunten Holz. Unermüdlich. Bei Swinemünde, abends im Wald an der Ostsee. Farne, Flechten, rote Beeren leider giftig. Eine Ringelnatter fangen, ein Eichhörnchen schlachten, isländisch Moos ist essbar. Aber dies bittere Zeug fressen nur Rentiere. Am Strand. Wellen. Wind. Der Mond in dunkelblauer Weite. So schön wie vorher. Wie früher. So wie schon immer. Hier gibt's Tang, massenweise. Kann man den essen? September 2030. Richtfest. Ein Zimmermann hätte sich bucklig gelacht, aber das Gerüst steht. Und Fest auch. Aber erst mal feiern. Auf mein Wohl. Prost und Salute. Und die Flasche kommt mir nicht vom Mund. Und der Malaga, Scholz Hermanos, ran wie aromatisches Feuer in meinen Zimmermannsschlund. Ich habe immer nur getrunken, um die Bildkraft der Seele zu steigern. Um dem geschundenen Geist die irdenden Bremsklötze wegzunehmen. Am nächsten Morgen war mein Gehirn sehr gut durchgespült. Das Datum müsste der Pedant auch mal wieder überprüfen. Am 18.10. ist die nächste totale Mondfinsternis. Da kann ich auch feststellen, ob ich noch das korrekte Datum führe. Um 20.39 Uhr. Die Sonne geht dann bei mir hier kurz vorher auf, also würde der Mond eine Stunde vorher im Westen dicht über den Wäldern stehen. Um 19 Uhr rum geht's los. Na, noch einen Monat bis hin. Am Tag nach der Eklipse wollte ich nämlich nach Hamburg starten. Die Glanzlichter zur Einrichtung besorgen, auch rare Schmöker einkassieren etc. Etwa am 23. zurück. Dann erhob sich schon die Heizungsfrage. Also, Solarteil studieren, Holzsägen und Hacken. Lebensmittel vom Düsener Lager. Wasserentgiftungstabletten nicht vergessen. Darüber würde es bestimmt Ende November werden. Und dann kam die herrliche, einsame Zeit. Viele Jahre lang. Haben Sie schon mal den Mann im Mond gesehen? Man fragt sich, wohnt der Mann denn auf dem Mond? Oh, schön. 18. Oktober mit Fouquets Goldmünze. Der fleckige, abgegriffene Besan d'Or. Ich starre ihm ins gelbliche Rund. Schön sitzt es sich auf dem Weg. Mitten im leichten Sessel. Und der Himmel ist bleich und klar über den großen Wäldern zu beiden Seiten. Datum stimmt also genau. Die merkwürdigen, verschwollenen Lichter auf der Oberfläche. Eine Eule. Ob ihr der Mann im Mond wohl verändert erscheint seit Armstrong? Die Elbbrücken. Stehen die noch? Oder ich nehme ein Boot. Ob außer mir überhaupt noch jemand übrig ist? Wohl kaum. Vielleicht irgendwo auf den Südzipfeln der Kontinente, die vermutlich noch am wenigsten abgekriegt hatten. Tja, TV und Internet perdu. Man müsste mal ein Radio in Betrieb setzen können. In Krakau hat der Drache gewütet. Vor 5 Jahren ist Smugwawelski wieder auferstanden und hat Schloss Wawel einfach weggeblasen. Was der Zweite Weltkrieg nicht geschafft hat, ist jetzt die Stadt in Schutt und Asche. Nichts wie weg hier. Gründliche und wahrhaftige Beschreibung der Reise, so meine Wenigkeit, Sie in Autumno des Jahres 2030 nach Hamburg, der Höllenstadt, getan. Auf der Kreuzung hinter Schneverdingen, Reichsstraße 3. Also so geht das nicht. Den Weg kann ich auf der Rückfahrt mit überladenem Anhänger nicht nehmen. Vor Visselhövede war die Straße noch gut, aber dann bis hierher völlig verkrautet. Manchmal bis über die Radachsen. Hinter Neuenkirchen erkannte ich die frühere Fahrbahn überhaupt nur daran, dass die Fichtchen noch so klein waren. In 20 Jahren findet niemand mehr Straßen auf der Welt. Visselhövede. Dicht hinter Sprötze auf der kaputten langen Brücke musste man ganz vorsichtig sein. Mann? Ich? Das Wort Mann kann ich eigentlich aus der Sprache streichen. Welt, was wärest du, wenn du nicht den hättest, der dich sieht? Den einen. Noch. Welt, was wärest du, wenn du nicht den hättest, der dich sieht? Aber das war alles nicht das Problem, sondern dieses. Vor und um und in Hamburg hatte noch am Anfang des Endes eine Schlacht mit unzähligen Luftattacken stattgefunden. Und es schien pueril anzunehmen, dass auch nur noch eine der Elbbrücken intakt sein könne. Och nee, ne? Ach. Also versuchte ich's am sichersten irgendwo an der Niederelbe, in einem kleinen Ort. Da war auch noch am ehesten die Möglichkeit, ein brauchbares Ruderboot zu finden. Wulmsdorf. Und jetzt nahm ich, auf der Treppe des Friseurs sitzend, den mir versprochenen Schluck Whisky. Kalt und sehr stark. Den einen noch. Hier heißt es genau dosieren, dass der bis Blankenese vorhält. Nur Narren oder etoilierte Ästheten sind Abstinenzler. Die können nie erlebt haben, wie Schnaps bei völliger körperlicher Erschöpfung Wunder wirkt. Außerdem kann ich Menschen ohne Gelüste nicht ausstehen. Überhaupt keine. Großschot in der rechten, Steuer in der linken und es wird Zeit, dass ich rüberkomme. Denn ich gedenke, den bekannten langen Schlaf zu tun. So gleite ich über den blauen, langen Strom, necke mich mit den graziösen Wellchen, halte aus Spaß eine Zeit lang auf Flottbek zu und schaue auch oft zurück, um mir die Neuenfelder Barke als Zielpunkt für die Rückfahrt genau einzuprägen. Dann steige ich den Sülberg hoch in die nächste rassige Villa. Oh, nee. Oh, hier stinkt's. Also entrolle ich meinen Schlafsack auf der Veranda. In der Nacht hatte ich Gesichte. Ein aufmerksamer Fuchs schaute mir ins Gesicht. King Cross Leopolis in Lemberg. Ein Klotz von Einkaufszentrum. Die Marderhunde haben es übernommen. Diese virenschleudernde, furchtbaren Pandemie, die auf Corona 2020 folgte. Warum hausen solche Schönheiten nun ausgerechnet hier? Jenseits jeglichem grünen Gras und Wald. Sie hüpfen über die Kosmetikertresen, bauen sich Nester in den Kleiderbergen und kacken in Pumps und Sneaker. Ist das nun Evolution? Jungfernstieg. Die Plünderer der Endzeit hatten ganze Arbeit geleistet. Ich setzte mich in das zerborstene Schaufenster vom Alsterhaus zwischen zwei verdreckte Puppenjungfern und beabsichtigte, melancholisch hinauszublicken. Aber es gelang mir nicht. Und ich stieg wieder raus und ging weiter. Der Apple Store. Ui. Glück und Glas, wie leicht bricht das? Die tolle Glastreppe in 1000 Stücken. Geschändeter Tempel, gründlich ausgeschlachtet. Ich entdeckte noch eine pinke Handyhülle. Nö, das ist meine Farbe nicht. Ein Alsterdampfer kommt unter der Lombardsbrücke hervor. Schifferheu! Schwenkt ein, gerät gefährlich ins Wanken. Denn der frische Wind rennt mit Geschrei durch die Trümmergassen und wuppt eine Zeit lang unschlüssig auf und nieder. Von dem links drüben sieht man noch einen Meter Dach aus dem Wasser schrägen. Mitten auf der Kreuzung Esplanade ein haushoher Berg nicht rostfreier Elektroroller. Welch rätselhafter Ordnungssinn. Mönckebergstraße. Mein Haar stob im Wind, was ich gar nicht schätzte. Und ich trat einen Augenblick unter das Portal der Petrikirche. Sollte der Himmel nicht eine Fiktion des Teufels sein, uns arme Verdammte noch mehr zu quälen. Und wieder stürzte ich Türen, schlug Kellerfenster ein, zwang mich durch Mauern, die Axt erschlug Schränke und Staub durchfunkelte Auslagen. Im Dammtorbahnhof sitzen sie noch aufrecht, hart oder betend. Auf Rollkoffern und Rucksäcken, in dumpfen Kleidern. Ein Mumienkind drückt das Gesicht in den Schoß der schwarzberockten Mutter, deren beinerne Augenhöhlen unterm Hijab leuchten. und ich schlenderte hallend, den Karabiner auf der Patronentasche, den Finger am Hahn, durch die Reihen der lederbezogenen Totenhäupter. Und siehe, hatte der gesagt und sich den behaarten Bauch gestreichelt, siehe, es war alles gut. Vor der Sperre, wo ein Leichenberg hauft, drehte ich um und ging den Korso wieder zurück. Dazu also hat der Mensch die Vernunft erhalten. Ich war so hassvoll, dass ich die Flinte ansetzte, in den Himmel hielt und klaffte sein Leviathansmaul über 10.000 Spiralnebel. Ich sprenge den Hund an. Rathaus. Auch das noch. Ein Rechtsanwaltsbüro. Lecco mio. Im Altertum war der Sykophant das verächtlichste Wesen. Also, dass dies feile Pack weg ist, versöhnt mich wieder mit der großen Katastrophe. Und wenn ich erst weg bin, wird der letzte Schandfleck verschwunden sein. Das Experiment Mensch, das Stinkige, hat aufgehört. Krass. Das Katyn-Museum, über das Massaker im Zweiten Weltkrieg, noch völlig intakt, auch innen. Mit der Taschenlampe durch die hohen Arkaden der Räume. Menschenpuppen in Uniform, Leichenbilderberge, tausende von Namen auf einem Epitaph. Henrik Leopold Andrzejowski. Unten im Saal Mützen, Scheren, Bustickets, Eheringe, Liebesbriefe und auffällig viele Schachfiguren. Das Museum ist super gepflegt, geradezu heimelig. Die Zeiten verschwimmen im wolkenlosen grauen Himmel über Warschau. Hauptbahnhof Süd. Im Entree der Kunsthalle stehe ich vor leeren Vitrinen. Die Exponate längst entflohen. Tische mit Prospekten sparsam beladen. Hier konnte man Kunstdrucke für 18 Euronen kaufen. 18,50? Uiuiuiui. Ich hole mir die Originale für 18 Millionen. An einen dieser Tische projiziere ich mir ein kleines, dralles, ernsthaftes Mädchen. Meinem lasterhaften Lächeln setzt sie sekretärine Sachlichkeit entgegen. Summen und Fußgaukelei eines besichtigenden Nachmittagspublikums. Ich rückte meine Mütze schiefer und ging auf die Rahmen an der Wand los. Ah, Paulchen Weber. Das Gerücht. Ich war besoffen und daher voller Kunstverstand. Seit Leonardo, die beste Allegorie. Dann Piranesis Carceri und Caillot. Und jetzt wieder Weber. Ah. Die Sonne bricht aus mittlerem Gewölk, blaugrauem wie ein Bogenschuss, und ich erstarre mitten im bildervollen Gemach. Zuerst sehe ich nichts. D'abord je ne vis rien. Mes yeux déshabitués de la lumière se fermèrent brusquement. Meine Augen, nicht an das Licht gewöhnt, schließen sich abrupt. Kinder mit Papierdrachen. Der eine hebt die Hand, der andere, Ärmerchen, läuft barfuß nebenher, die Bindfadenrolle unter grünem Arm und die blaue Himmelswand, weiß gefasert, hebt sich übers Gras. Da fliegt er. Dann geriet ich noch in eine Helmsammlung. Bloß raus, nach Flottbek. Zwei volle Tage durchgeradelt bis nach Hause. War ganz schön fertig von der Schinderei. Zwei volle Tage geflucht. Meine Muskeln waren noch steif und geschwollen. Aber sie hackten. Breite Späne, dralle Scheite. Durch Knorren schlug ich wie ein Wildling. Jeden Abend schwamm ich in Holzprismen. Am gebrochenen Fenster blaffte der frigide Zwitterwind. Ich schob den Kopf zwischen die Schamkissen und hörte den Nessel am Barte kratzen. Fürstliche Müdigkeit überkam mich. Der Winter ist ein rechter Mann, kernfest und auf die Dauer. Sein Fleisch fühlt sich wie Eisen an. Er scheut nicht süß noch sauer. Abends lange im Dickens gelesen. Master Humphreys Clock. Das und Bleak House sind die Meisterstücke. Wer hat die Kulturwerte geschaffen? Nur Griechen, Romanen, Germanen. Inder in der Philosophie. Die Slawen sind typisch kulturlos. Mein Gott. Schach und ein bisschen Musik. Eine Katze. Eine Katze müsste man zähmen können. Dass sie warnt. Wie ein Hund. Ob ich mir einen Detektorapparat baue? Spule? Antenne aus Kupferlitze? Saubere Erde? Kann man eigentlich mit einem Fahrraddynamo ein altes Transistorradio betreiben? Oder mit einem Lithium-Ionen-Akku? Und wenn ja, wie? Ein Tesla anzapfen? Ich verwünsche meine Halbbildung. Hey, Siri, frag mal Alexa. Dem Radio spendiere ich eine Batterie. Das krieg ich gerade noch hin. Jetzt, da. Nee, das ist doch... Da vielleicht. Ja. Ja. Nichts. Gar nichts. Absolut null. 3 Nachtstunden mit dem Kopfhörer davor gehockt. Danach war ich so weit, dass ich auf 42,5 ein Pfeifen zu hören wähnte. Ganz hinten, weit in der Türkei. Aber es war wohl Selbsttäuschung. Denn später vernahm ich nichts mehr. Vielleicht saßen so in Südaustralien, Perth, doch noch ein paar Menschengruppen und ich hätte sie wohl faseln hören mögen. Ich lehnte mich an die Wand, die Knie angehockt und sah denkend mit Eulenaugen in den langsamen Lichtwechsel. Letzte schöne Tage. Indian Summer. Noch am Abend plus 16 Grad. Und das Ende Oktober. Zahnschmerzen. Der greise Wind steht wie ein Widder ums Haus. Gramwind, Gramwind. Und die Tonnen füllen sich mit dem schönen matten Wasser. Ich gehe zum anderen Fenster und blicke nach Osten. Eine Maus hätte ich gerne gehabt. Das heißt, gesehen. Oder ein Zahnarzt. Draußen. Der Regen steppte mir auf dem Mützenschirm. An der Schulter fingerte und morste es flink. Es tropfte im Unterholz. Und in den Pfützen sott es kalt und seidengrau. Blasen sprangen und schwammen. Hätten sie nur auf Meltes und Besant gehört. Schon 2020 waren sie so weit gewesen, dass die Bevölkerung der Erde jeden Tag um 200.000 zunahm. 200.000? Ich sah zufrieden durch die schwarzen Kiefernstangen. Wie gut, dass es so gekommen ist. Er ist tot. Aljoscha. Meine allerletzte Liebe. Aber sein Grab ist schön geworden. Er liegt auf der gefrorenen Erde unter einer Pyramide aus Feldsteinen. Obendrauf eine Regenbogenfahne. Russischer Dorffriedhof bei Nowoschachtinsk, nicht weit der Grenze zur Ukraine. Der 2. November brach die Blätter ab. Überall lagen die Kupferscheibchen herum. Eine feurige Woche lang. Dann verschwand ich. In einem frühen und nach fast 2 Jahrzehnten nun wieder harten Winter. Im Januar fror der Bach und die Leitung. Ich musste viel Eis schmelzen. Der Ofen donnerte und strahlte breithüftig am weißblauen Tag und in der zähbraunen Nacht. Der Mond blitzte scharfe Schatten um mich und erschien immer wieder in den samtenen Abgründen. Einmal blies es 50 Stunden lang aus Osten, dass ich minus 33 ablas. Ich setzte mich auf die oberste meiner beiden Holzstufen und schrieb auf einem großen Bogen: Das Problem des Fermat. A hoch n gleich c hoch n minus b hoch n oder a Quadrat mal n durch 2 gleich, Klammer auf, c hoch n durch 2 minus b hoch n minus 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, c hoch n durch 2 plus b hoch n durch 2, Klammer zu, oder also a hoch n durch 2 gleich Wurzel aus der rechten Seite. Ich setzte c hoch n durch 2 minus b hoch n durch 2 gleich x Quadrat und c hoch n durch 2 plus b hoch n durch 2 gleich y Quadrat. Damit wird automatisch, Klammer auf, 3, Klammer zu, a hoch n gleich, Klammer auf, x mal y, Klammer zu, durch 2 gleich a hoch 2 und weiterhin ergibt sich c hoch n gleich, Ecke, Klammer, runde Klammer, x Quadrat, y Quadrat, runde Klammer, Querstrich 2, Ecke, Klammer hoch 2 gleich c hoch 2, sowie auch Klammer b hoch n gleich y hoch 2 minus x durch 2 durch 2 hoch 2 gleich b hoch 2. Aber die Zeit verging vorbildlich dabei. 2 Jahre später, 20. Mai 2032. Schönwetterperiode. Viel an der großen Karte 1 zu 10.000 ergänzt. Ich will mein Gebiet immer unter Kontrolle halten. Im Verpflegungslager Düshorn für alle Fälle eine Notwohnung angelegt. Bloß ganz roh. Den Raum zurechtgemacht, Decken hingelegt, etwas Kleidung und Gerät. Man weiß ja nie. 24. Juni. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York. Ich ging am Waldrand so für mich hin, buchstäblich, ganz ohne Vorsatz. Wie Robinson mit zwei Flinten. Ich sah es drüben in den Gebüschen funkeln und legte das Doppelglas auf einem dürren Ast fest an, um noch behäbiger einstellen zu können. Dass ich dabei hinter die Fichte kam, hat wahrscheinlich mein Leben gerettet. Denn schon fliegt mir Borke um die Nase und der Querschläger verhummelt hinten im Unterholz. Ich falle sofort geistesgegenwärtig in den Graben und erdolche mich halb von hinten an den plumpen Kammerstängel meiner Knarre. Also, das ist neu. Gedanken sammeln, ruhig werden, ganz kalt. Ausatmen, ausatmen. Ich kannte das Gelände, der da drüben nicht. Jetzt kroch ich ganz vorsichtig 10 Meter nach rechts, also Richtung Haus, gab noch 20 Meter zu, bis der Graben fast zu flach wird. Visier 500. Zielfernrohr. Da. Blitzt es drüben schon wieder. Superb. Da versucht das bestimmt nochmal. Nach kurzem Nachdenken ringelte ich mich noch 30 Meter weiter durch Nadelstreu und Bodenboost, stieg im Kieferdickicht auf und rannte in 2 Wacholder am Waldrand. Jetzt sehe ich den Typen ganz deutlich im Doppelglas. Hinter einem Steinhaufen liegt er und versucht unruhig, die Wirkung seiner Schüsse zu kontrollieren. Aber er misstraut der Sache doch und legt den bemützten Kopf wieder tiefer zwischen die Klamotten. Hinterm Bahndamm, keuchend, ich war blitzschnell am Haus vorbei, über die Schienen auf der rechten Seite geduckt entlang gerannt und lag nun auf gleicher Höhe mit ihm. Ungefähr. Da ist er noch. Gerade da zieht der Unersättliche wieder den Kolben in die Schulter. Sprang ich auch schon hoch, da ich ihn so beschäftigt wusste und schnürte im Waldzaun dahin. Jawohl, mein Sohn. Immer schön ablenken. Aber jetzt? Was jetzt? Ich stehe 20 Meter hinter ihm und überlege. Eine Möglichkeit. Ihn wegputzen, ehe er noch Jack Robinson sagen kann. Da lehnt auch sein teures Bike an einer krummen Föhre. Dreckig. Pappkarton auf dem Gepäckträger. Ein Rucksack im Grase. Vielleicht hatte er vorhin auch gedacht, ich legte schon auf ihn an und er müsse mir nur noch rasch zuvorkommen. Gefangen nehmen und unschädlich machen. Was heißt hier unschädlich? Wenn der Vogel mir nach 2 Tagen mein Haus anzündet? Oder er schächtet mich im Schlaf? Schächtet mich scharf im Schlaf. Noch 8 Meter. Graue Haare schon, was? Ich atme noch einmal tief und unglücklich. Dann gebe ich mir den Ruck, spreng zu und schlag, na, erstmal leicht, mit dem Kolben drauf. Eine Frau? Ach du Scheiße. In Overall und Mütze. So lag sie da, mit weißen, zerschlissenen Händen. Maßlose Blicke, Hände, Schultern, ein Gesicht. Hände, Schultern, ein Gesicht. Augen, Lippen, einen Mund. Du. Keuchend stehe ich auf und schieße ihre Pistole in die Erde leer. Ihrem Gewehr reiße ich bewusstlos das Schloss heraus. Die kleinen, sehr weichen Brüste. Die kleine, sehr feste Hand. Mit torkelnden Fingern suche ich an meiner Hüfte die Rumpflasche und halte sie angstvoll an den schlaffen, gebogenen Bleichmund. Da, unterm kurzen Grauhaar, fühlt man jetzt die dicke Beule. Oh, ich Idiot. Aber rasiert war ich, Gottlob. Schlucken. Endlich. Schlucken, schlucken. Schluck, schluck. Ich mache eine Hymne drauf. Schluck, schluck, schluck, schluck. Nein, schluck, schluck, schluck, schluck, schluck, schluck, schluck. Na, ruhig, ruhig. Lass mich. Wie eine Gerte mit erstaunlicher Kraft, so schlägt ihr Körper. Aber ich halte fester. Ruhig liegen. Und die Beule sind sie in 8 Tagen wieder los. Lächeln. Ich nehme probeweise die Hände fort und hock mich dicht an ihre rechte Flanke. schaue sie aber immerfort an. Schmutzig ist sie. Ich wusste bis jetzt schon gar nicht mehr, wie Menschen riechen. Eine graue Flaumfeder hat sich in ihrem Haar verirrt. Ich nehme sie weg und stecke sie in die Hemdtasche. Mir fällt ein, wie heißen Sie? Lisa. Und ich merkte wohl, wie es sie amüsierte, dass die beiden letzten Menschen sie zueinander sagten. Und Sie haben mich nicht vergewaltigt. Ich legte ihr die Hand an die Schläfe. Einmal schüttelte ich den Kopf. Oh Mann, mit was für Männern hatten Sie es zu tun? Als ich meine Hand wieder vorziehe, gleiten die Fingerspitzen lange Wangen entlang. Über dem staubigen Weg brennt blau die Himmelseinsamkeit. Ich wende langsam das lügenlose Gesicht. Daran denken müssen habe ich allerdings schon. Jetzt lacht der erschöpfte kranke Mund spöttisch. Echt? Ein Glück, dass Sie das sagen. Sonst wäre es ja eine Schande für mich gewesen. Ich fühlte mich rot werden vom Hals her. Nice. Ein Zeichen von Mensch zu Mensch. Denn wer ist je vor einer Teekanne oder Kuh errötet? Kein Gefühl ist dem Selbst und der eigenen Identität näher als Scham. Und ich lenkte rasch ab. Noch ein bisschen ausruhen. Au. Bei mir hat's Aspirin. Wonder Woman. Ich war kaum aufgestanden und wollte ihr Zeug zusammenraffen, da stand sie schon vor mir. In jeder Hand eine Knarre, den Mund zürnend halb offen, die Augen kalt und ruchlos. La Donna Immobile. So, mein Junge. Jetzt mal Hände hoch, zack. Tja, warum nicht? So kann ich sie leichter auf dich runterfallen lassen. Ich machte das gutmütig. Aber als ich merkte, dass sie zu meinem Gewehr gehen wollte, lief ich ihr doch in den Weg. Da fühl ich beide Läufe tief zwischen den Rippen. Wir stehen Brust an Brust und sehen uns in die Gesichter. Hey, hey, hey. Lass uns Waffenstillstand schließen. Erstmal bis morgen Mittag. Dann überwand ich mich und sagte, bitte. Sie runzelt die Stirn und horcht im Widerstreit ihrer Motive. Endlich hebe ich, ganz langsam, die rechte Hand und lege sie um ihre linke. Lasse sie eine Minute in irdischer Lust darum liegen und ziehe dann sanft die Waffe zur Seite. Wobei wir uns so ernst in die Augen sahen wie zwei Käuzchen. Also gut. Bis morgen Mittag. Ich belud das Rad und wir gingen, gelöst und im kleinen Schlenderschritt, zu mir hinüber. Jetzt muss sie baden. Das Wasser kocht. Ich füllte die große Wanne, während sie in der Küche ein bisschen aß, Biskuits und Linsenmus und süßen Tee trank. Dann musste sie sich auf die Couch legen, ganz leise daneben kauern. Lange. Hey, Lisa. Jetzt erkannte ich aber sofort, dass sie gar nicht geschlafen, sondern es sich bei der Anbetung hatte wohl sein lassen. So fresh und entzückend schimmerten Iris und Zähne. Also das Wasser wäre soweit. Hände am Türrahmen? Oh. Mein Gott, ich habe 8 Jahre lang keine Frau mehr gesehen. 10-mal war ich drauf und dran. Es tut mir leid, dass ich hoffe, du weißt das. Lisa. Lisa. Lisa. Lisa. Kann ich mal das Messer? Kartoffeln. Sie war heilig happy und schälte sie ganz dünn. Versunken käfere ich vor ihr, wie vor einem Bild in der Galerie. Aha, mit Zucker isst sie die Kartoffelpuffer. Also, Ossi. Also, von Osten bin ich gekommen. Da ergänzen wir uns aufs Sachlichste. Ich hatte West und Südwest durchstreifen müssen. Aus der Ukraine, wohin sie verschleppt worden war. Den Dnister aufwärts, Lemberg, Krakau, Warschau. In Warschau habe ich überwintert. Stettin, dann nach Swinemünde. In Swinemünde bin ich beinahe verhungert. In Berlin hatte sie sich in eine Wohnung eingenistet. Möbel zerhackt und verheizt. Läden geplündert. Who should know but I? Ja, dann nach Dresden, dann nach Prag. Aber von da nach Süden war sie an eine der Strahlungszonen gekommen, wo noch jetzt, hunderte von Kilometern weit, keine Pflanze wuchs, kein Vogel flog. Da war sie wieder nach Norden abgebogen. Aus Leipzig bin ich letzten November wieder weg. Und war quer durch den Harz gekommen, wo sie der frühe und kalte Winter überrascht hatte. Mühselig hatte sie sich noch mit Vorräten eindecken können. Im Mai war sie dann gestartet. Braunschweig, Hannover, Celle. 10 Tage habe ich dann in Walsrode mit einer krassen Erkältung flachgelegen. Bis vorgestern. Gleich nach dem Morgenstart hatte sie in Borg eine Radpanne gehabt. Nervig. Und Flickzeug war alle. Ganzer Tag verloren. Nächsten Nachmittag bin ich dann aus Versehen auf die Straße nach Aasen geraten, hab auf die Karte geguckt, will gerade zur Hauptstraße. Und da sehe ich doch einen Kerl am Waldrand stehen, der sofort auf mich anlegt. Hatte ich also doch richtig geraten. Der Wind blies in das Segel ihres Rockes, weiße Schultern schlenderten voran, ihre Augen erschienen zur Rechten, zur Linken, bald dicht und spottvoll, bald geweitet und horizonten. Hast du in all den Jahren, auf all den Wanderungen, keine Menschen gefunden? Doch, 2 Mal. Einmal noch an der russischen Grenze zur Ukraine. Sibirische Flüchtlinge. 4 Frauen, 3 Junge, eine Alte und ein Mann. Die Alte hat die Jungen vergiftet. Da habe ich sie vorsichtshalber über den Haufen geschossen. Oha. Und der Mann? Blutvergiftung, 6 Wochen später. Ich habe ihn begraben. Mit einer Regenbogenflagge. Ich geriet planlos an eine Buche, lehnte Schultern, Haare, Kniekehlen, flache Hände daran. Und? Affäre Nummer 2? Lag im Sterben. Eine 80-jährige Polin, war nicht schön. Ihr dünnes, seladonenes Gesicht schwebt dreieckig im Stacheldüster vorbei. Der biegsame Körperstiel richtet es unbarmherzig hin und her. Langsame, finstere Göttin mit eisernen Waffen. Und du? Wen hast du getroffen? Niemanden. Niemand. Wieder in Sesseln. Die Gaslampe schimmerte friedlich. Ich schob die Unterlippe vor, nachdenklich aus dem eben Gehörten das allgemeine Bild komplettierend. Also, südlich von Prag ist eine der Atomwüsten. Mhm. Wahrscheinlich ist das dieser Russland-Korridor von Danzig bis Triest, vom Anfang des Krieges. Für die Trennung von EU und den abtrünnigen Oststaaten. Und ich habe dann bei Lemberg nur zufällig einen Durchgang gefunden. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich holte eine Karte von Europa. Die 2. Separationslinie. Die nach der 3. Pandemie. Hm. Habe ich gesehen. Von Genua bis Antwerpen. Habe ich über die Schweiz passiert. Resümee? Durch Autopsie wissen wir also, dass ganz Mitteleuropa menschenleer ist. Hast du in der Zeit jemals ein Flugzeug gesehen? Nee, kein einziges. China hat die USA ausradiert. Und die USA haben China ausradiert. Also wird da auch nicht mehr viel los sein. Jetzt schlagen wir schon die Weltkarte auf. Was bleibt eigentlich? Meiner Ansicht nach ist die Lage folgende. Asien, Europa, Asiopa besser. Ich wischte mit der Hand über die blaue und gelbe Nordhalbkugel. Südafrika hat's auch erwischt. Ebenso die Industriezentren Australiens und Südamerikas. Meine Theorie ist, dass getrennt durch sehr große Räume hier und da noch ein paar Einzelindividuen nomadisieren. Vielleicht sind auf den Südzipfeln der Kontinente des Öfteren verfalle ich unwillkürlich in oft gedachtes, formelhaftes. Noch kleinere Gemeinden übrig. Die werden vermutlich rasch aussterben, schon wegen der Wildkrankheiten. Wir Einzelnen können überleben. Sie atmete schwermütig und behaglich. Bei Lampenlicht klang's wie ein Buch. Wenn wir Einzelnen uns treffen, kann sich ja eventuell eine Wiederbevölkerung der Erde anbahnen. Oh, sorry, mit mir kannst du da nicht rechnen. Schon in Ordnung, Eva. Dann dauert das halt noch. Na, hoffentlich 1000 Jahre. Und es ist gut so. Gut so? Gut so? Begründung? Was ist mit der Kultur? Lisa, ruf dir doch das Bild der Menschheit zurück. Kultur? Einen Scheiß auf die Kultur und deren Träger und Innen. Was war denn das zuletzt für eine miese Melange aus Instagram und Staatsknete und Internet und Kapital in ewig gleichem GV mit dem Pietismus? Künstler lebten vegan, soffen Ingwer-Schotz statt Wodka, dichteten Antrags-Prosa statt Lyrik, verschmachteten unerkannt in irgendwelchen digitalen Ecken oder prostituierten sich als keusche Masturbationsobjekte in Feuilletons bedeutender Pressorgane. Die menschliche Gattung ist von der Natur mit allem versehen, was zum Wahrnehmen, Beobachten, Vergleichen und Unterscheiden der Dinge nötig ist. Allerdings wird sie weder durch fremde noch eigene Erfahrung klüger. Sie wird, wenn es hoch in einem Individuum kommt, höchstens witziger, scharfsinniger, gelehrter... So wie du, ne? Betten machen. Sie schläft auf der Riesencouch, 1,30 breit. Und ich leg mich in die Küche, okay? Mhm. Das verspricht, ein Roman zu werden. Mit allem mal weg. Gute Nacht, sagt sie lieblich und zuvorkommend. Und nestelt versonnenem Ausschnitt. Gute Nacht, Lisa. Plötzlich kommt die große Welle Zärtlichkeit und Glück. Ich hebe den Kopf und lache hell in die umsauste Kammer. Ich springe zur Tür, stemme die Handflächen dagegen. Tut's noch weh? Nein, gar nicht mehr. Kam es so rasch und strahlend und ein prächtiges kleines Lachen folgte, dass alles gut war. Gute Nacht, Lisa. Gute Nacht. Das klang so fein und äolsharfig, zauberflötig, paganinisch, music at night, bis ich endlich die Hände abnahm und zärtlich das Holz betrachtete. Erst 5.30 Uhr. Draußen war das bunte Seidentuch hochstraff über die Kiefernwipfel gespannt, blau und hellgelb und rosa. Ich rasierte mich à la maître und legte zum braunen, nackten Oberkörper nur die engen Verführerjeans an. Kann ich mich waschen? Moment. Wie spät ist es? 5.30 Uhr. Bist du schon lange wach? Seit 5.12 Uhr. Ich gab gewissenhaft Auskunft und öffnete die Tür. Brauchst du, ich muss mal. Ein hellblauer Pyjama drängelte sich an mir vorbei. Raufälliger Wind schrotet hinten im Gebüsch, während hier das grüne Moos durch ihre hellgelben Zehen und Finger quillt. Hingekniet breite ich die Bettdecke aus, die ich ihr in der Nacht selbstlos überlassen hatte. Das brauchen wir jetzt ja alles doppelt. Wieso? Wer sagt dir denn, dass ich bleibe? Und mein Herz gerann, dass die Finger in der weichen Decke erstarrten. Ich senkte den großen Kopf und atmete still. Richtig. Wer sagte mir, dass Diana blieb? 1:0 für Lisa. Was essen wir heute? Sie streckte träumerisch ein Bein in die frische blaue Luft, schnippte mit den Zehen, versunken. Wenn ich wünschen könnte. Ja, seufzende Stille. Oh. Mädchenträumerische. Vitello Tonnato. Murmelte die liebenswürdige Schwärmerin. Vitello Tonnato mit viel Kapern. Rote Beete Carpaccio. An Senfschaum. Und dann ein Mordsbraten und zwei Spiegeleier drauf. Nu, Kalbfleisch ist da. Rote Beete gibt's auch. Also außer den Eiern wäre alles da. Ernsthaft? Da stehen wir mit den dampfenden Schüsseln in der Hand in der Küche. Sie guckt auf ihre Uhr und zischt plötzlich wie eine Natter. 12 Uhr. Der Waffenstillstand läuft ab. Mein Gewehr und Munition. Sie atmet unruhig. Der Gulaschduft. Verlängern wir ihn. Ich trete vor sie hin, ganz dicht. So viel Männlichkeit und Gulasch. Lisa, für 100 Jahre, okay? Gut. Also zunächst für 100 Jahre. Und die Hand blieb zur Belohnung noch 3 Sekunden länger. Und Fingerspitzen prüften meine Haut. Du. Ja, du. Das Gewitter steht über Stelllichte mit schweren geschmiedeten Wolken. Luft wie heißes, graues Glas. Alle Vögel versteckt. Nur drüben kreischt Maschinen das Heerpaar. Sie kommt aus dem Haus. Nur in Slip und BH. Und kauert sich stumm auf die graue Decke, dicht am Rand zum Nadelboden. Den mageren Rücken zu mir, Knie am Kinn, Riemen schmale Arme um die Schienbeine gewunden. Hinter dem grünen Geschnitz der Kiefernborten rumpelte die Trommel. Staubwind atmete zitternd auf. Dann sank wieder die schwarze Hitze, dass unsere Häute schauderten und schrumpften. Zuerst glühte es noch grün seitlich im Wald und das verworrene Feld vor uns ist staubig und giftgelb. Dann schließt sich die ganze Kuppel über uns. Der Wind fährt in sie hinein und ich murmel eifersüchtig, er soll das lassen. Er antwortet nicht. Nur ihre Rippenspangen biegen sich deutlicher, als sie einmal tief durchatmet. Tiefste Dämmer. Der blasse, durchtrainierte Leib erwürgte mich fast. Regen zog heulend auf und vorbei. Hände kannten keine Pause. Glieder winkelten puppig in den verwachsenen Nachmittag. Manchmal sah ich teilnahmslos in geschäftiges Reisegewölk, Reisewinde, Reisewild. Ihr Gesicht geht stürmisch unter dem meinigen auf. Wir küssen uns Feuer aus den Gliedern. Sie nimmt mein Ohr in den Mund und flüstert Gesetzloses, bis wir es machen. Pilze sauber machen fürs Mittagessen. Nun zieht sie einem Waldchampignon das Präputium zurück, beschneidet den Rand, schiebt den verstümmelten Pflanzenleib mir zu und bläst zärtlich durch die Lamellen des Nächsten. Du, morgen habe ich Geburtstag. Nach dem Jahrgang fragte ich edelmännisch nicht. Ich wünsche mir auch was. Nun, Lisa, sprich. Ehrlich? Sag, was du willst. Ich will dein Tagebuch lesen. Liebste Lisa, kann ich nicht dafür lieber einen Sonettenkranz auf dich machen? 14 Stück und das 15. das Meistersonett. Ein bisschen oldschool, hm? Ta-ra-ta-ta-ta. Ich trat auf die dezent geschmückte zu, hielt eine kleine Oratio und führte sie zu den Geschenken. Bitte Augen öffnen. Kinder mit Drachen aus der Hamburger Kunsthalle. Weber. Im Origin. Oh Gott, ist das cool. Und ein neues Doppelglas, 12x60 Lights, denn ihres ist nur ein ganz gewöhnliches, 6x40. Ein großer Colt, man muss auch einen der verlässlichen Trommelrevolver haben. Die Pistolen sind so kompliziert. Ein paar Bücher, Biografie von Isabel Eberhardt, sowas interessiert Frauen immer. Und Wieland, Don Silvio von Rosalva. Oh, super, Schatzi. Das ist so sweet. Beim offiziellen Kuss ließ sie ihre Zunge fühlen. Quite unladylike. Und wies mit dem dünnen, nackten Finger auf das Heft, das blaue, aus dem eine graue Flaumfeder als Lesezeichen ragte. Ist das dein Tagebuch? Ich nickte still und dann schufen wir das Symposion. Lampiges Fenster weht auf. Ich stöhne noch ein bisschen, händige ihr das Heft aber dann doch anstandslos aus. Ein Mann, ein Wort. Und sie liest bequem im Sessel, völlig zerküsst unter der Stehlampe. Gut schaut sie aus mit der eckigen Lesebrille und dem langen, schlanken Kleid. Aber man hätte nach 8 Jahren wohl Helena in jedem Weibe gesehen, mahnt der Kritikus. 24.06. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York. Ich ging am Waldrand so für mich hin. Buchstäblich, ganz ohne Vorsatz. Ich sah es drüben in den Gebüschen funkeln und... Die Tasse erscheint in der Luft und man bewegt sie ungeduldig hin und her, ohne vom Papier aufzublicken. Das heißt also einschenken. Ich arretierte die Wackelnde mitsamt den hellen Fingern und füllte nach. Ich sprang zu und schlug mit dem Kolben drauf. Ja, au. Ja. In Overall und Mütze, so lag sie da, mit weißen, zerschlissenen Händen. Die kleinen, sehr weichen Brüste, die kleine, sehr feste Hand legte meine Hände als Spangen über die dünnen Schultern. Da stand sie vor mir, in jeder Hand die Knarre, Hände hoch, zack, zack, sagte sie. Ich tat es, gutmütig. Warum sie beschämen und umsonst abdrücken lassen? So hat sie später immer das Gefühl der Gleichwertigkeit. Freiwilligkeit, so, so, Herr Stratege. Sie nickte langsam und blätterte um, ohne mich anzusehen. Endlich hob ich ganz langsam die rechte Hand und legte sie um ihre linke. Ließ sie eine Minute in irdischer Lust darum liegen und zog dann sanft die Waffe zur Seite. Ich stand am Fenster und sah den Viertelmond langsam und gebückt über die Wiesen schleichen. Wiesenmond, durch Herbststille. Alle Uhren gehen aus. Ein Geist müsste man sein, schwebend über Herbstwiesen. So sehe mein tauiges Paradies aus. Ist es dir sehr schwer gefallen? Ich wusste nicht, was sie meinte und antwortete nicht. Und wir hörten es ums Haus kiefern und hauchen. Wollen wir nochmal raus? Auf dem Wege auf und ab gehen. Immer kann ich nicht bleiben. Ich muss noch mehr Menschen finden. Nachtkälte. Wenn du aber niemanden sonst antriffst. Wendung auf den Schienen. Stehen. Der Mond sank langsam ein in Nadelgezweig und Dunstband. Rötlich war das silberne Wesen geworden. Die untere Spitze schon weg. Unten. Dann komme ich wieder. Stiller Nebelgrund im Ostermoor. Lautlos Kartoffeln rausmachen. Die Erde glühte schwarz und rot. Wir wühlten langsam in den kalten Schollen mit fleckigen weinroten Händen. Es drückte unter den schwarz gerenderten Nägeln. Das Wolkenfeuer veraschte bald. Kalt und dämmergrün blieb der Weidengrund unten, während ich am bäuligen Sack knotete. Die Stille lag herbstheil über dem ganzen Land. Lisa! Bleib! Aber sie war schon zu weit weg. Mindestens 10 Furchen. Und füllte den Drahtkorb wieder mit den sanften, steinhellen Knollen. Frost at Midnight. Die hölzerne Stube war weiß und schwarz vor Mondgeflunker. Im Ofen schlief ein dicker roter Punkt. Wir erwachten fröstelnd. Und sie bohrte die geliebten Schultern scharf in mich. Ich streichelte einmal mit den Händen über alles, sagte, ich mach noch mal Feuer. Küsste in schläfriges Haar und holperte, nächtlich bekleidet, gestreift wie im Banjo zum herrlichen Ofen. Jetzt segnete ich unser Gesäge und all die holzzerhackten Nachmittage. Ich griff in schattige Hölzer und baute schnell ein kunstvolles Gitter um den roten Punkt, ließ delfinenmäulig schlaftrunken und sogleich wuchert die Flamme im eisernen Gewölbe, dehnt sich begehrlich und dünn durch die Züge. Der Kopf torkelt mir auf die kalte Brust und ich stolpere wieder zu Lisa. Nach 15 Minuten fließt die warme Welle über uns. Sie stöhnt befriedigt, pflanzenhaft, willenarm. Und ich huschte noch einmal davon und schob Buchenkloben nach. Wir umschieben uns mit Händen und flechten die Beine umeinander. Ruhig und sicher. Komm, lass uns Wacholdern gehen. Wacholdermond. Er funkelt und weißblaut genug. Die Pflanzen stehen seidenschwarz mit wunderlichen Gebärden. Ich fahr ab. Warum? Die Wacholder huschen um mich. Ich fasse meinen Nebenast. Drüben blinkt das grüne Flaschenglas im Hochlicht. Mir geht's zu gut bei dir. Lisa, meine Haut zittert, wenn ich ein Kleidungsstück von dir sehe und wenn ich nur deinen Namen denke. Wollen wir nicht wie die Könige leben? Meine Champignone. Ich habe keine Schuhe an. Oh, richtig. Ihre Füße waren nackt. Ich riss mir die Jacke auf und stemmte ihre Sohlen an die Brust. Ihre Knie lagen in meinen Händen. Der Mondwirt goss es weiß über uns. Rechts von ihr lag eine gelbe Hand, links von ihr lag eine gestreifte Hand. Und sie kamen auf meinen Körper zu. Ich reibe ihre Knie und dringe näher auf sie ein. Aber sie strafft die Beine und treibt mich zurück. Morgen fahre ich ab. Es ist gerade noch Zeit, ehe ich hier behäbig werde und total abschlaff. Mir ist das zu stark mit dir. Kannst mir gleich damit helfen? Sieh das Rad durch und den Anhänger, ich zieh mich an. Warte. Rad aufgepumpt, der Anhänger dran. Ich ging ins Haus. Sie stand in der Küche und packte mit Büchsen und Flaschen einen Rucksack. Bleib doch, Lisa. In Overall und Mütze. So griff sie nach der Lenkstange. Noch einmal trinkt sie süchtig, hält mir die Buddel hin und ich küsse den kalten, feuchten Flaschenmund, den kalten, schnapsfeuchten Frauenmund. Bebend vor Kälte und Elend. Ich muss. Ich werd bei dir, ich weiß nicht, dicker und klassischer. Sicher ist das nur mein unruhiger Geist und in 8 Tagen bereue ich das schon, aber du bleibst ja hier. Und ich weiß immer, wo meine letzte Zuflucht sein kann. Sie hielt mir die Hand über den Rahmen hin. Und ich griff ihr Halsfleisch und küsste, was ich fand, dass wir fast umfielen. Ich bin verrückt. Queen of Commitment Phobia. Tritt zurück in den Buschkreis. Ich tu's. Sie sitzt ruhig auf und sieht sich noch einmal um. Die Wiesen glänzen still und luftig im sottschwarzen Kiefernrahmen. Der Mond als Schlussstein des schief zugespitzten Himmelsgewölbes. Hast du Feuer, du? Nein. Hol mir was, ja? Verdammt nochmal. Oh Gott, nochmal. Wo ist denn jetzt das Feuerzeug? Mensch, wo ist das denn? Wo denn? Fort. Sie ist fort. Natürlich. Und ich stehe mit geducktem Kopf wie in einem blauen Stein. Blödes Gesicht. Inmitten Pflanzen. In der rechten ein Feuerzeug. Gegen Morgen kam Gewölk auf. Und Regenschauer. Frischer gelber Rauch wehte mich an. Mein Ofen. So verließ ich den Wald und schob mich ans Haus. Der letzte Mensch. Noch einmal den Kopf hoch. Da stand er grün in hellroten Morgenwolken, reif in Wiesenstücken. Auch Wind kam auf. Wind. Schwarze Spiegel Continued, Hörspiel von Anna Pein nach dem Kurzroman von Arno Schmidt. Mit Thilo Werner als Erzähler und ich und Sascha X als Lisa. Komposition Werner C. sowie Musiken auf der Zisterstratt von Andreas Völker. Gitarre Ivan Orset. Technische Realisation Manuel Gloschewski und Jan Merget. Regieassistenz Lisa Krumme und Simon Hastreiter. Regie Oliver Sturm. Dramaturgie Christiane Ohaus. Besonderer Dank gilt der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Bundesforstbetrieb Lüneburger Heide. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2021. Ende.